beschissenes Leben, na beschissenen Welt. Voller Reichtum und Armut, voller Grenzen und Geld. Ich möchte schreien, ich halt nicht mehr still. Frieden und Freiheit ist, was ich will. Ist, was ich will. Ist, was ich will. Ist, was ich will. Ihr könnt das so schnell am Zahn ergreifen, was hier geschieht und was hier passiert. Da werdet mit mir auch nicht das verschließen, dass diese Welt sehr bald tritt. Irgendwann spring ich einfach ab, denn ich hab das Leben schon lange satt. Ich bin ein Banker, ich bin besser als ihr. Ich versuche zu ändern.